siehst du dieses kleine rechteckige Türchen knapp über dem Boden? Das ist das Skytürl. Nach der Weinlese sehe ich immer, wie die Trauben im großen Lordfassel hereingebracht werden und durch dieses Türchen direkt im Presshaus landen. Das ist der Beginn des feinen Weines.